Die Blume des Druiden und die hyperboreische Zahl. Druide bedeutet Weiser, Seher, Magier. Es ist ein keltisches Wort. Die Druiden sind jedoch keine Kelten. Die Ankunft der Kelten in Europa vollzieht sich in aufeinanderfolgenden Wellen. Vielleicht kommen sie aus dem Iran, in das 2500 Jahre vor der Zeitenwende die Arier eingewandert waren. Vielleicht kommen sie auch aus dem im Kaukasus gelegenen Asgard, von woher die Germanen unter Führung von Wotan und Odin auszogen. Die arischen Stämme teilen sich auf. Einige ziehen nach Indien, andere nach dem Iran und nach Europa. Sie wandern hinab bis zur Ostsee und zur Iberischen Halbinsel. Ihr gemeinsamer Mittelpunkt wird nach dem Untergang Hyperboreas wohl die sagenhafte Zivilisation in der Wüste Gobi gewesen sein. Im Himalaya verbergen sich noch die sagenumwobenen Städte Agathi und Shambhala, die von überlebenden Führern Hyperboreas bewohnt sein sollen, welche die großen Leitlinien des überlieferten Geheimwissens der Außerirdischen bewachen. Aus Agathi stammt das Wissen um die magische Liebe. Aus Shambhala die Kenntnis von der planetarischen Akupunktur. Tatsächlich befinden sich beide im Erdinneren, innerhalb der hohlen Erde. Die Druiden sind also die Wissensträger der aus Hyperborea und Atlantis herrührenden Überlieferung. Bei der Ankunft der Kelten fanden sie sich bereits im Westen. Sie hüteten den Gral und halfen, die genaue Anzahl der zu erfolgenden Transmutationen hervorzubringen im Zeitalter des Arias, des Widders, im Zeitalter Lamas und des goldenen Vlieses des Lammes und das am Ende jenes Zeitalters und zu Beginn des Fischezeitalters zum Opfer gebracht werden sollte. Der Gott des Widderzeitalters ist Belen, die Göttin ist Belisana, die gleiche, die auch noch im Fischezeitalter von den Katharern und den Troubadouren verehrt wird. Ihr Baum der Verehrung ist die Eiche und die Buche, ihr Strauch der Lorbeer. Auch für die Ureinwohner Chiles, die Araucaner, ist der Zimtbaum heilig. Ihr Getränk ist Honigwasser und das Haoma. Im Fischezeitalter ist es der Wein, das Blut der geheimnisvollen Erde, das in einigen, besonders magnetischen Landstrichen der Erde, in denen tiefgehende Erdpulsströme verlaufen, vorkommt. In Südfrankreich und in Chile beispielsweise. Die Druiden sind Magier, die über Macht verfügen. Cäsar berichtet in seinem De Bello Gallico von den Druiden. Man sagt, sie seien von weißer Hautfarbe gewesen, hochgewachsen und blond. Sie konnten das Wetter verändern und nach Gutdünken atmosphärische Erscheinungen hervorrufen. Sie brachten schwere Massen in Bewegung, indem sie Gegenstände in der Luft schweben ließen. Sie kannten sich in der Heilkunde aus. Man berichtet von einer Schlacht, während der sich die Druiden in tiefster Versenkung wie Steinsäulen völlig bewegungslos verhielten und die Pfeile über sich hinwegfliegen ließen. Sie maßen jedoch der Aufstellung von Heeren große Bedeutung bei und sie waren die Urheber der heiligen, kriegerisch-keltischen Ritterschaft, worin das Gralsrittertum, die wandernde Ritterschaft, die Ritter des Königs Arthur und des Templerordens den Ursprung haben. Aber die Druiden kämpfen ebenso wenig wie die reinen Katharer. Sie gebrauchen weder Waffen, noch töten sie lebende Wesen, gleich ob Mensch oder Tier. Sie glauben auch an die Wiederverkörperung. Und so stellen wir uns erneut die Frage, an welche Art der Wiederverkörperung? Die Lehrzeit oder die Dauer der Einweihung des Druiden beträgt 20 Jahre, die in 4 Abschnitten oder Stufen zurückgelegt wird. Die Zahl 4 ist die Zahl der Druiden und der Kelten. Die Druiden gaben ihre gesellschaftliche Gliederungsform an die Kelten weiter, die sich in 4 Kasten oder Stände teilt: den Bauern, der Kaufmann, der Baumeister und der Krieger. Sie belehren und leiten sie. Das druidische Sinnbild ist das 4-blättrige Kleeblatt, das als ein Zeichen für Glück und glückhafte Ereignisse angesehen wird. Es ist schon eine nicht existente Blume. Das 4-blättrige Kleeblatt ist ein in sich drehendes Hakenkreuz, das hier eine doppelte 8, das Zeichen der Unendlichkeit, der Ewigkeit bildet, das Zeichen der zweimal Geborenen, der im harten Kampfe errungenen Unsterblichkeit. Es ist auch ein vom Himmel gefallener Rubin. Es ist der Gral. Er versinnbildlicht darüber hinaus die Aufgliederung der harmonischen Verfassung der damaligen Welt in vier Teile. Der Druide saß inmitten dieser Blume. Es verdient jedoch bemerkt zu werden, dass die 4 nicht die Polarzahl von Hyperborea ist. Dies ist die 5. Thule befand sich in der Mitte auf dem Polberg. Die Hyperborea sind die 5. Kaste oder die einzige Kaste, genannt Hamsa. Sie waren somit die Kastenlosen, sie ragten über alle Kasten hinaus, sie waren die Ativarnas, die Farblosen, die über jede Farbe hinausgehenden. Die 5 wird in der keltischen Volksaufgliederung durch den Druiden dargestellt, der im Mittelpunkt des 4-blättrigen Kleeblattes im Mittelpunkt der Blume sitzt. Im Hakenkreuz ist die 5 der Mittelpunkt, in welchen die 4 Arme zusammenfließen, welche die Himmelsrichtungen kennzeichnen. Die Arme drehen sich, der Mittelpunkt jedoch nicht. Er bleibt also unbeweglich wie die Polachse, die unbewegliche Richt- und Leitkraft der Erdbewegung, das Unberührte selbst. Die Zahl 5 versinnbildlicht somit den innerlichen geistigen Menschen oder auch den göttlichen vollkommenen Menschen. In der Gesellschaftsgliederung der Druiden wurde die 5 außerdem durch die heilige Stadt, das Abbild des polaren Thule im hohen Norden, dargestellt. Dort fanden nach der atlantischen Überlieferung die Beratungszusammenkünfte statt. Die Stadt war der Mittelpunkt. Dort befand sich stets ein Stein mit der Bedeutung der Polachse, des Nabels der Welt, der die Erdströme befehligenden Kommandobrücke als Abbild des Urgebirges sowie der Wirbelsäule des Eingeweihten. So wurden in gleicher Weise in der griechischen Stadt Delphi 2-mal jährlich die Versammlungen der Amphitryonen abgehalten, um nahe beim mittleren Stein, dem oben erwähnten Nabelstein, das Orakel der Pythia auszulegen. Die keltische Stadt, ihrerseits im Mittelpunkt gelegen, nannte sich Mediolanum, Medio gleich Mitte. Das im altkeltischen Gebiet zwischen den Alpen und Rom gelegene Mailand hat, wie der Schriftsteller René Guénon meint, daher seinen Namen. Und es ist immerhin bemerkenswert, dass der heutzutage im Tessin, der italienischen Schweiz, gesprochene Dialekt keltischen Ursprungs ist. In diesem gesamten Gebiet, einschließlich Norditaliens, trifft man auf das blonde, helläugige Menschenbild. Für Otto Rahn war Verona das ehemalige Bern des Westgotenkönigs Dietrich von Bern. Es wäre nicht gewagt anzunehmen, dass der keltische, bündische Geist noch in der Schweiz vorherrscht. Der helvetische Bund wurde jedoch aus rein materiellen Gründen ins Leben gerufen und es fehlt ihm das, was wir schlechthin mit der keltischen Zahl 4, dem druidischen, dem Geist, bezeichnen würden. Berichtet man jedoch von der hyperboreischen Einweihung, so kann man nicht von der 4 sprechen, ohne auch die 5 zu erwähnen. Selbst das Kreuz hat, wie wir weiter unten sehen werden, seinen polaren Mittelpunkt, der in der Sinnbildkunde der Rosenkreuzer durch eine Rose dargestellt wird. Sie liegt im Mittelpunkt der Vereinigung der 4 Balken. Die Rose verändert somit das Kreuz in ein Hakenkreuz, das sie zum Drehen bringt, indem sie das im Kali-Yuga vorherrschende Trägheitsmoment überwindet und es auch in ein hyperboreisches Sinnbild verwandelt. Der vom Himmel gefallene Stein, Lapis ex coelis, ist mit der Zahl 5 zu bezeichnen. Er ist die Quintessenz der Lapis ex coelis, der Stein der Weisen. Er stellt heute den Mittelpunkt des kosmischen Poles dar. In der alten chinesischen Überlieferung ist die 5 eine transzendente, über das Sinnliche hinausragende Zahl. Die Zahl, welche die alten Chinesen der Insel im höchsten Norden, Hyperborea, dem unerreichbaren Thule, dem grünen Land, dem sagenhaften Erin der Irländer zumaßen, war Ko Chi. Für die Selk namens vom Feuerland, dem südlichsten Punkt der Erde, war das Paradies der Mitte die weiße Insel, die im Himmel ist. Im Sanskrit hieß sie Svetadvipa, die weiße Insel, auf der Vishnu thronte.